Umsatzsteigerung ohne Kosten. Jeder Verkäufer wünscht sich laufend neue und dabei am besten genau die passenden Kunden, die zudem leicht zum Kauf zu motivieren sind. Um solche Kunden zu finden und in das Unternehmen zu locken, werden große Summen für Werbemaßnahmen unterschiedlichster Art investiert. Das Problem dabei? Trotz ständig steigender Werbebudgets fällt die tatsächliche Wirkung oft weitaus weniger zufriedenstellend aus, als erhofft wurde. Die meisten Werbemaßnahmen setzen ganz auf Streueffekte. Jeder Neukunde ist damit teuer erkauft. Dabei haben selbst erfolgreiche Maßnahmen längst nicht immer zur Folge, dass die passenden Interessenten zu ihnen kommen. Und ein Interessent ist natürlich auch noch lange kein Kunde. Er ist meist ebenso skeptisch wie misstrauisch und will erst noch von den blumigen Versprechungen aus der Werbung überzeugt werden. Wie Sie selbst wissen, ist es überaus schwierig und immer kostenintensiv, mit herkömmlicher Werbung neue Kunden zu gewinnen. Will man die Aufmerksamkeit auf sich lenken, was schließlich nicht weniger als das elementare Ziel aller Marketingbemühungen ist, muss viel getan werden. Und Sie sind längst nicht der Einzige, der in den Wettstreit um die Aufmerksamkeit der potenziellen Kunden geht. Die Kunden werden inzwischen auf allen Kanälen mit Werbung überhäuft, sodass die Kampagnen selbst oft keine große Wirkung mehr erzielen. Die Kunden schotten sich gegenüber der Werbung ab und sind ihr gegenüber fast schon immun geworden. Somit wird es immer beschwerlicher, die Aufmerksamkeit der Kunden auf sich zu ziehen oder gar ihre Neugier zu wecken. Sehr viele Werbeformen und die für den Kunden oft lästigen Auswüchse, wie unerwünschte E-Mails, Faxe, Anrufe und Wurfsendungen, unterbrechende Fernsehwerbung, Werbebanner sowie Pop-up-Fenster auf Internetseiten und dergleichen mehr, werden von zahlreichen Kunden beinahe nur noch als Belästigung wahrgenommen. Hiermit wird oft allenfalls noch negative Aufmerksamkeit erzeugt, die dann auch noch Unsummen verschlingt. Dagegen kostet es Sie keinen Cent, wenn ein begeisterter Kunde Sie an einen Bekannten weiterempfiehlt. Mit dem Empfehlungsempfänger können Sie dabei einen Neukunden gewinnen, dessen Bedarf gut zu Ihrem Angebot passt und der Ihnen obendrein weitaus weniger skeptisch begegnet als andere Kunden, die nicht auf Empfehlung zu Ihnen kommen. Die beste, zielgerichtetste und somit wirkungsvollste Werbung ist die, die ein Kunde für Sie macht. Fakt ist, dass nichts Interessenten in gleicher Weise neugierig macht wie ein Kunde, der von Ihnen und Ihren Leistungen begeistert ist. Bei der Kundenempfehlung handelt es sich um die glaubwürdigste und damit effektivste Form der Werbung überhaupt. Begeisterte Kunden bringen Sie ins Gespräch und werden Sie exakt dem Personenkreis empfehlen, der Ihrer Wunschzielgruppe entspricht. Zudem sind empfohlene Kunden weniger zögerlich und entwickeln weitaus geringere Kaufwiderstände als alle anderen Neukunden. Die Neukundengewinnung zum Nulltarif, das Empfehlungsmarketing, bietet Ihnen enorme Vorteile. Und wenn erst einmal ein Anfang gemacht ist, wird nicht selten eine wahre Empfehlungswelle in Bewegung gesetzt. Dennoch wird vielerorts noch immer zu wenig dafür getan, um den bestehenden Kundenkreis zu effektiven Werbebotschaftern in eigener Sache zu machen. Sie können die Kundenempfehlungen, im positiven wie im negativen Sinne, einfach zum Selbstläufer werden lassen und abwarten, was geschieht oder eben nicht geschieht. Sie können jedoch auch systematisch Einfluss auf den Prozess des Empfehlungsmarketings nehmen und so noch mehr neue Kunden durch positive Empfehlungen hinzugewinnen. Das Ganze ist für Sie zwar kostenlos, jedoch nicht umsonst. Denn ohne Ihr Dazutun werden Ihre Kunden nur in Ausnahmefällen bereit sein, Sie an andere weiterzuempfehlen.